Упражнение 16, страница 202. Hat Paul Fieber? Geht er zum Arzt? Hat Dr. Solde heute Sprechstunde? Hat Paul Grippe? Gibt ihm der Arzt ein Rezept? Muss Paul Tabletten nehmen? Helfen ihm die Tabletten? Wird er gesund?